Lass uns im Wald spazieren. Eine Symbolanalyse von Celia Ricard. Oft ist der Wald der Raum, in dem ein Individuum angesichts nächtlicher Naturmächte ein Abenteuer zu bestehen hat. In Gestalt von gefährlichen Tieren oder rätselhafter Wesen ist der Wald Begegnungsort magischer Kräfte, mit denen der Mensch eine körperliche Konfrontation erfährt. Dabei geht er entweder als Sieger und Eingeweihter oder als Verlierer und Gedemütigter hervor. Psychologisch kann der Wald aber auch als Ort der Begegnung mit sich selbst gedeutet werden. Dabei geht es um die Überwindung eigener Ängste durch erfolgreiches Bestehen von Abenteuern. Der Protagonist lernt Beharrlichkeit, indem er sich verirrt, seinen Weg sucht, beständig nach einem unsichtbaren Zentrum strebt und währenddessen Auge und Ohr für hilfreiche Zeichen offen hält, die ihm bei seiner Suche den Weg weisen. Die Helden und Heldinnen der Märchen, die stets eine Aufgabe zu lösen haben, können bei allen Herausforderungen auf die Hilfe von Schlüsselfiguren zählen. Der Holzfäller oder die alte Frau sind die Hauptfiguren, die die Helden leiten und ihnen die nächste Etappe ihrer Prüfung anzeigen. Diese Begegnungen bereiten die Helden und Heldinnen auf die Prüfungen vor, die auf sie warten. Deren erfolgreiches Bestehen ist Voraussetzung für ihre künftige Eingliederung in die Gesellschaft. In den Märchen besteht die Prüfung meist in einer Begegnung mit wilden Tieren oder fantastischen Wesen wie Menschenfressern, Zwergen, Elfen, Kobolden und Feen. Derjenige, dem es dabei gelingt, sich mit ihnen zu verbinden oder sie zu vernichten, um sich ihre Macht oder Fähigkeiten anzueignen, besteht die Prüfung. Die Freiheit wartet immer beim Verlassen des Waldes auf die Protagonisten. Sie haben nun die Freiheit, das zu werden, was sie wollen, indem sie ein Leben führen, das ihren Vorlieben und ihren Fähigkeiten entspricht. Die jungen Helden, die sich im Wald wiederfinden, geraten nicht freiwillig hinein, sondern unterstehen meistens einem fremden Willen. Die jungen Heldinnen hingegen geraten oft in den hintersten Winkel eines Waldes, weil sie von zu Hause vertrieben wurden. Sich ihres sozialen Ausschlusses bewusst, haben sie außerhalb eines Ehefrauendaseins, zu dem sie gegen ihren Willen bestimmt sind, keine Daseinsberechtigung. Die Welt scheint nicht für sie gemacht zu sein. Für den jungen Mann bedeutet der Aufenthalt im Wald die Möglichkeit, sich bei dessen Bewohnern, etwa Männern oder Tieren, deren Stärke und Macht anzueignen, indem er dem Tod ins Angesicht sieht und diesen beim Überqueren des Waldes überwindet. Der Aufenthalt im Wald ist eine Etappe einer ganzen Reihe von Prüfungen. Es handelt sich um die Überlieferung eines echten weiblichen Wissens. Der Wald spielt hier bei verlorenen Mädchen die erzieherische und pädagogische Rolle der Mutter. Der Gang in den Wald bedeutet für sie den Weg, der ihnen das Schicksal vorbestimmt hat.